SWR 2 Essay. Hören Sie nun ein Gespräch aus unserer Reihe Diskursiver Salon, das wir im Freiburger Theater aufgezeichnet haben. Der Titel lautet Paulus, die Erfindung des Christentums. Paulus ist der Stachel im Fleisch der neuen Religiosität. Er hat Jesus nicht gekannt, hat Pfingsten nicht erlebt und wurde dennoch zum folgenreichsten Theologen des Christentums. Die Paulusbriefe sind Umschreibungen des kosmologischen Monotheismus auf ein Transzendenzmodell, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt und das Kreuz Christi ins Zentrum der Botschaft. Nicht nur für Nietzsche oder Kierkegaard ist die Paulusfigur von unmittelbarer Bedeutung gewesen. Auch für das Post-Histoire mit seinem Verlust der Erlösungsbereitschaft stellen sich gerade im Paulusjahr 2008-09 neue Fragen. Was also ist die Aktualität dieser Paulusfigur? Darüber diskutieren im diskursiven Salon der Philosoph Norbert Bolz, der Paulusbiograf Uwe Jochum und der Philosoph Peter Sloterdijk. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe die Ehre des ersten Statements. Jesus ist ein Idiot, Paulus ist ein Genie. So könnte man Nietzsches Darstellung des Christentums in kurze Worte fassen. Was Nietzsche gemeint hat, ist, glaube ich, für unsere Diskussion von größter Aktualität, nämlich Jesus ist eine Figur, die sehr rasch und eigentlich bei allen Menschen auf breite Sympathie stößt. Man kann sich mit ihm wunderbar arrangieren. Er ist, wenn man so will, ökumenefähig. Ganz anders steht es aber mit Paulus. Paulus ist jemand, der unverträglich ist. Er ist jemand, der voller Zumutungen steckt und der im Grunde heute, könnte man sagen, die christliche Kirche daran hindert, wirklich zeitgemäß und modern zu werden, also ihren endgültigen Frieden mit der gegenwärtigen Gesellschaft zu machen. Dass Paulus aktuell ist, glaube ich auch. Allerdings ist das keine Aktualität, die getragen würde von Sympathie oder von einer interessierten Zuwendung zur Theologie des Paulus, sondern es ist eine sehr indirekte und sehr vertrackte Aktualität. Man könnte vielleicht sagen, Paulus ist der eigentliche Stachel im Fleisch der neuen Religiosität und des neuen religiösen Bedürfnisses. Widmet man sich dem Christentum, belehrt einem jede Predigt in der Kirche darüber, dass es ohne Paulus nicht geht. Widmet man sich Paulus, muss man erleben, dass man ständig mit Thesen, Überlegungen und Zumutungen konfrontiert ist, die scheinbar sich beißen und nicht vertragen mit unserer politischen Korrektheit und mit unserem gesunden Menschenverstand. Kurzum, ich will darauf hinaus, dass Paulus darin aktuell ist, dass er wie eh und je, aber heute vielleicht deutlicher für auch ein breites Publikum erkennbar, ein Skandal ist. Und dass dieser Skandal auch gleichzeitig die große Chance für das Christentum ist, wenn es nämlich die Kraft aufbringt, sich zu diesem Skandal zu bekennen. Ich will nur abschließend daran erinnern, dass der Begriff des Skandals ja einer ist, den Paulus selber in die Diskussion bringt, nämlich in dem entscheidenden Augenblick, wo er sein großes Dogma, nämlich das Wort vom Kreuz, im Blick auf das jüdische und das griechische Verständnis interpretiert und sofort sagt, mir ist klar, wie schwer genießbar dieses Wort vom Kreuz für diese große offizielle Kultur ist. Es muss den logisch denkenden Griechen selbstverständlich eine unlogische Unlösbarkeit, ein Paradoxon sein. Und es muss die Juden schrecklich verärgern, wenn man sie mit dieser Figur des Wortes vom Kreuz konfrontiert. Und das Kreuz steht seither für das, was Nietzsche völlig zu Recht die Umwertung aller Werte genannt hat, gegen die dann Nietzsche selbst seine Umwertung der Werte gestellt hat. Und ich würde sagen, das ist nach wie vor die größte Herausforderung für das Denken und für unser Selbstverständnis. Das Wort vom Kreuz ist im Grunde das, was Paulus zu der überragenden Figur der Geschichte des Christentums macht. Und er ist jemand, der dieses Wort vom Kreuz gewinnt, indem er die Geschichte, das Leben Jesu opfert. Ja, er verzichtet auf das Leben Jesu, er kannte Jesus ja überhaupt nicht. Er braucht aber das Leben Jesu auch überhaupt nicht. also gerade das, was uns so sympathisch ist, wenn uns das Christentum überhaupt noch sympathisch ist, jetzt etwa um die Weihnachtszeit, der gute Jesus, dieses vorbildliche, wunderbare Leben, interessiert Paulus überhaupt nicht. Es geht ihm nur ums Kreuz, es geht ihm nur um das Symbol schlechthin. Und ich glaube, das ist eigentlich auch eine ganz, ganz spannende Dimension unseres Themas, ob es sich hier vielleicht um das unüberbietbare Symbol unserer Geschichte selber handelt. Also ich denke, mit Paulus sind wir im Herzen des Christentums und wir sind da, wo es am meisten wehtut. Herr Jochum? Das Wort vom Kreuz ist natürlich ganz klar der zentrale Moment, über den wir heute Abend reden müssen. Aber wir sind ja auch zusammengekommen, um über Paulus zu reden als denjenigen, der den Messias umschreibt. So war ja die Themenvorgabe. Und das bedeutet, dass ich ganz kurz darüber sprechen möchte, was es denn mit diesem Messias bei Paulus auf sich haben kann. Die vielleicht wichtigste Feststellung in diesem Zusammenhang ist ja die, dass Paulus tatsächlich den Begriff des Messias kein einziges Mal benutzt. Er spricht stattdessen immer vom Christos, und diese Form ist uns natürlich in der latinisierten Form des Christus in unseren Bibeln bekannt. Was man natürlich weiß, ist, dass das Wort Christus dieselbe Bedeutung hat wie das Wort, das Paulus vermeidet, nämlich Messias. Messias ist die griechische Umschrift eines hebräischen Wortes Mashiach. Interessant an der Sache ist, dass Mashiach, also Messias, dann ins Griechische übersetzt, Christus, alle dasselbe bedeuten, nämlich als Adjektiv gesalbt und als Nomen der Gesalbte. Und daraus ergibt sich für uns natürlich die Frage, jedenfalls für mich hat sie sich ergeben in der Vorbereitung des heutigen Abends: Was bedeutet es nun, wenn Paulus immer vom Christus spricht? Meint er mit Christus dann den Messias als weltlichen Herrscher? Ist es das, woran er anschließt, ans Alte Testament? Oder meint er mit Christus eben eine messianische Gestalt von Typus des Kindes, des Sohnes oder des Knechtes Gottes? Ich meine nun, dass Paulus den Christus tatsächlich aus dieser durch das Alte Testament gegebenen Konstellation vollständig herausschreibt. Das heißt, bei ihm ist der Christus tatsächlich weder der Messias, noch ist er die aus dem Judentum bekannte erwartete messianische Gestalt. Genau gesehen ist der Christus, von dem Paulus spricht, falls ich die Stelle richtig auslege, ein doppelt unmöglicher Messias, so möchte ich das nennen, ein doppelt unmöglicher Messias, weil er auf der einen Seite nicht der weltliche Herrscher sein kann, der sich mit dem Begriff des Messias verknüpft. Er ist ja tot, fällt als weltlicher Herrscher aus. Und er kann auch nicht die zukünftige messianische Gestalt sein, wie sie etwa im Jesaja-Buch erscheint, denn er ist schon da gewesen. Und an dieser Stelle, nachdem wir diese doppelte Unmöglichkeit des Messias vielleicht halbwegs verstanden haben, steigert Paulus das weiter in eine weitere Unmöglichkeit, denn dieser bereits dagewesene messianische Sohn Gottes, diese messianische Gestalt, ist nicht nur am Kreuz gestorben, sondern wieder auferstanden. An dieser Stelle ist das Ganze jetzt keine Unmöglichkeit mehr nur für Juden, die Jesaja auslegen und kannten, sondern an dieser Stelle ist das Ganze natürlich auch eine Unmöglichkeit für Nichtjuden, nämlich für uns. Genau um diese Unmöglichkeit, diese doppelte oder dreifache Unmöglichkeit geht es aber, Paulus. Es ist die Unmöglichkeit des gekreuzigten und wiederauferstandenen Christus, die das Zentrum des paulinischen Denkens macht. Ich bin also ganz nah bei Ihnen. Dieses Zentrum aber ist, wie Paulus selber sagt, wir haben es gerade gehört, ein Ärgernis für die Juden, weil die ja einen zukünftigen Messias erwarten. Und es ist eine bodenlose Dummheit für alle Nichtjuden, weil für alle Nichtjuden, auch für uns als moderne Menschen, kann es keine Wiederauferstehung geben. Über diese ärgerliche Dummheit, glaube ich, müssen wir heute Abend reden, weil sie das Zentrum der paulinischen Botschaft ist, weil sie, glaube ich, das Zentrum der Umschreibung des Messias darstellt. Denn diese ärgerliche Dummheit, damit bin ich zu Ende, diese ärgerliche Dummheit ist der Christus. Im Jahr 1848 hat Søren Kierkegaard aus Ärger über einen zeitgenössischen Pneumatiker in Dänemark, einen gewissen Herrn Adler, eine seiner luzidesten und gedrängtesten Polemiken gegen den so populistisch aufgeweichten christlichen Zeitgeist verfasst, unter dem epochalen programmatischen Titel über den Unterschied zwischen einem Genie und einem Apostel. Er sagt, warum sollen wir Paulus glauben? Weil er apostolische Vollmacht hat. Dass er ein geistreicher Schriftsteller ist. Dass er ein Meister der Antithesen ist. Dass er die griechische Rhetorik mit dem Pharisäischen, mit der pharisäischen Rabulistik amalgamiert hat, geht uns überhaupt nichts an. Was uns angeht, ist die einzige und allein die Tatsache, dass er mit Vollmacht spricht. Für Nietzsche ist er deswegen ein Genie, weil er den Erfolgstest unternimmt. Ja. Sie erinnern sich an Ausführungen, die unser gemeinsamer Lehrer oder teilweise Inspirator Jakob Taubes zum Thema Paulus zu machen pflegte. Er sagte, unter Nietzsches Perspektive gesehen, ist der Mensch der Größte oder der Mächtigste, der den größten weltgeschichtlichen Erfolg hat. Also ist Paulus der Mensch mit dem größten weltgeschichtlichen Erfolg und eo ipso mit dem größten Willen zur Macht gewesen. Das haben die Christen immer noch nicht richtig verstanden. Deswegen bleibt Paulus aktuell. Aber was ist denn eigentlich jetzt dieser seltsame apostolische Wille zur Macht? In seinen Selbstbezeichnungen nennt sich Paulus bezeichnenderweise durchgehend Knecht Christi. Wenn man etwas zugespitzter übersetzen würde, würde man sogar Sklave Christi übersetzen, damit richtig klar ist, dass hier das römische Rechtsinstitut des Dominus, also des Herrn, von ihm bewusst adoptiert wird, um sein Verhältnis zu diesem Meister, zu diesem Ideengeber, zu diesem zu verkündigenden Messias zu beschreiben. Also er tritt ein in die Position des Sklaven eines Herrn. Ich würde sagen, Paulus ist der Nomenklator Christi. Die wohlhabenden Römer der Augustuszeit lebten ja bereits in einer Stadt, die das typische Problem von Großstädten aufzuweisen begann, nämlich, dass sie zu groß war, als dass das Gedächtnis auch eines wohlwollenden, reichen Mannes ausgereicht hätte, um sich die Namen aller wichtigen Mitbürger zu merken. Man hat sich aus dieser Verlegenheit einen Ausweg geschaffen, indem er die Funktion des Nomenklators einführt, von dem übrigens ja auch das im 20. Jahrhundert zu traurigem Ruhm gelangte Wort Nomenklatura abgeleitet ist. Der Nomenklator ist sozusagen das lebende Adressbuch eines römischen Dominus, der geht vor ihm her in der Stadt und ruft, um Peinlichkeiten zu vermeiden, den Namen der bedeutenden Persönlichkeit, der very important persons, die sich auf der Via Sacra zufällig nähert, so laut, dass beide es hören, sodass auch seinem eigenen Herrn die Verlegenheit erspart ist, diese bedeutende Person vielleicht nicht zu kennen. In meinen Augen ist Paulus nicht nur der Erfinder der Kirche oder der Stifter oder Erfinder des Christentums, sondern er ist, was eine Kirche sein kann oder was eine solche Gemeinde werden kann, liest er ab am Modell des römischen Imperiums und erfindet sozusagen einen spirituellen Klon des Imperiums, das wir dann später Kirche nennen. Und dieser Klon frisst 300 Jahre später das Original. Vielleicht nur noch ein Wort zum Genie, Paulus. Nietzsche konkretisiert das ja sehr eindeutig. Es ist ein Genie des Ressentiments. Ich glaube, wir müssten diesen Aspekt hinzubringen, damit nicht der Eindruck entsteht, hier würde jemand praktisch auf ideologischer Ebene oder durch tolle Ideen oder überraschende Wendungen die Weltgeschichte auf den Kopf stellen. Das Ganze funktioniert nach Nietzsches Lesart ja einzig und allein deshalb, weil ungeheure Mächte freigesetzt werden, von denen man bisher gar nicht wusste, dass sie Mächte sind, nämlich die Mächte der Schwachen und der zu kurz gekommenen. Das heißt also, das ist eine Botschaft, die sehr genau adressiert ist, die also nicht nur diesen subversiven Aspekt hat, im Sinne von, wir klauen dem Imperium die Begriffe und das Selbstverständnis und letztlich die Ordnung. Also wenn man so will, Paulus als Dekonstrukteur, das ist sicher eine faszinierende Dimension. Aber es gibt ja auch eine ganz unmittelbare Dimension der paulinischen Botschaft, nämlich die Schwachen werden die eigentlich Starken sein, die Ausgebeuteten werden die Mächtigen sein, die Kranken werden Gesunden, wie gesagt, alles, was zu unterst ist, die Erniedrigten und Beleidigten werden die wahrhaft Mächtigen sein. Und das heißt, er setzt etwas frei, woran man bisher, glaube ich, noch niemals zuvor gedacht hat, nämlich die Stärke der Schwachen. Jetzt sind wir von Paulus über Kierkegaard zu Nietzsche gesprungen und zurück. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückspringen, nämlich zu Ihrer Bemerkung, Herr Sloterdijk. Dieses subversive Moment, das Paulus entwickelt, eben, Sie sagten, er sei Erfinder der Kirche in dem Sinne, dass er das Modell des Imperiums benutzt und gegen das Imperium wendet. Ich bin mir nicht sicher, ob man das in diese Perspektive rücken kann, und zwar aus dem einfachen Grund, dass Paulus bei dem, was er erfindet, ja etwas Antiimperiales tut. Was ist das Antiimperiale in dem, was Paulus tut? Er entdeckt tatsächlich die Kraft der zu kurz gekommenen. Aber diese Entdeckung der Kraft der zu kurz gekommenen läuft über eine ganz andere Entdeckung, nämlich über die Entdeckung der, wie ich das gerne nennen würde, der Wechselseitigkeit in unseren sozialen Bezügen und in unserer Kommunikation. Das heißt, er nennt sich zwar, wie Sie richtig sagten, durchweg den Knecht Christi, doulos ist das Wort, das da im griechischen Text steht, der Sklave Christi, zweifellos ein Wort aus der römischen und hellenistischen Rechtssphäre. Aber die Pointe besteht doch genau darin, dass er dieser römischen Rechtssphäre mit all den imperialen Konsequenzen der Provinzialisierung des Römischen Reiches, der Einteilung in Provinzen, der hierarchischen Bezüge innerhalb dieses imperialen Gefüges etwas völlig anderes entgegensetzt, nämlich in den hierarchischen Bezügen und den Machtbezügen setzt er, und da ist er anti-nietzscheanisch durch und durch, setzt er etwas entgegen, was man dann tatsächlich doch nennen muss, den Versuch, Kommunikation und Sozialbezüge eben nicht auf Macht und nicht auf Hierarchie zu gründen. Und ich würde das ernst nehmen. Sie sind immer ganz sehr schnell bei dem Willen zur Macht und reinterpretieren Paulus von Nietzsche her. Und dann bleiben diese Momente natürlich unterbeleuchtet. Aber ich finde ihn reizvoll, gerade wegen dieser Momente, die ich für die zentralen halte, also gerade die nicht-nietzscheanischen Elemente, eher kierkegaardianische Elemente, wenn wir schon jetzt diese Debatte dann nochmal aufrollen wollen, weil Kierkegaard ihn, glaube ich, gut interpretiert und Nietzsche ihn aus einem sehr einfachen Grund schlecht interpretiert, wenn ich das mal ganz ungeschützt sagen darf. Nietzsche hätte doch, glaube ich, gerne Paulus sein wollen. Sie mögen psychologische Interpretationen gerne, das ist eine psychologische. Nietzsche ist ein zu kurz gekommener Paulus in jeder Beziehung. Vorsicht, ich würde... gut, es gibt bei jedem Autor Dimensionen der Unerfülltheit, die möglicherweise nicht immer im Zentrum seiner Arbeit stehen müssen. Mir scheint aber etwas anderes wesentlich. Wäre er das, wofür er meistens gehalten wird, auch in der protestantischen Theologie, die er diese Extrapolationen ins Politische mit großem Argwohn betrachtet, wäre er nur das, dann hätte er im Grunde genommen der Jude bleiben können, der Pharisäer bleiben können, der er war. Er hat diesen Sprung in das Christentum, das er nicht umsonst zuvor heftig abgelehnt und verfolgt hat, hätte diesen Sprung nicht vollziehen können, wenn er nicht irgendwann begriffen hätte, dass darin sozusagen das größere Potenzial sich verbirgt, das Potenzial einer neuen gemeindlichen Kommunikationsform, die eigentlich im Judentum gut vorgebildet war. Deswegen alleine hätte man es auch nicht unbedingt machen müssen, sondern er hat bestimmt wahrgenommen, dass diese jesuanische Botschaft die große Chance war zum Ausbruch aus der jüdischen monotheistischen Provinz. Er war ein urbaner Mensch. Er hat kosmopolitische Luft geatmet gehabt. Er hat die unerträgliche Provinzialität der jüdischen Horizonte in seiner eigenen Zeit offenbar verspürt und hat in der Jesus-Theologie und in der Jesus-Figur die ganz große Chance gewittert, den Ausbruch aus der jüdischen Provinz zu vollziehen. Und deswegen konnte er dieses unerhörte Manöver veranstalten, auf das Sie ja hinweisen, mit Ihrem pathetischen Hinweis auf die Zentralstellung des Kreuzes. Das Kreuz ist ein Symbol, das die Beschneidung überflüssig macht. Es behält den Demütigungssinn der Beschneidung bei. Das heißt, wir werden durch das Kreuz, biblisch gesprochen, Beschnittene des Herzens. Wir heben aber diesen mehr oder weniger abscheulichen oder abstoßenden Brauch der physischen Beschneidung wieder auf. Erst die Amerikaner haben das sozusagen inzwischen wieder massenhaft durchgeführt, allerdings unter hygienischen und nicht unter religiösen Gesichtspunkten, obwohl man ihnen in keinem Punkt glauben darf. Die Konkurrenz der auserwählten Völker ist bei weitem nicht beendet. Und daher haben wir heute einen Dreikampf der Beschnittenen auf der Erde, nicht wahr, zwischen den Juden, Arabern und Amerikanern. Nicht wahr? Wenn die sich mal in der Sauna treffen würden, wäre vielleicht für die Ökumene mehr getan als durch manche andere Gipfelkonferenz. Nicht wahr? Er hat mit dieser Kreuzestheologie, das ist zumindest meine Vermutung und meine Einfühlung in dieses für uns ja sonst sehr undurchsichtige Manöver, er hat dieses für die Juden weiterhin gültige Ritualgesetz, um dieses zentrale Institut der Beschneidung herum organisiert ist, aufheben können, weil er sozusagen ein symbolisches Äquivalent entdeckt hat, das die Stärke hat, den Sinn dieser Beschneidung zu wiederholen, aber andere Personen in diese Gruppe mit aufzunehmen erlaubt. Das heißt, wer hinein will, muss das Bekenntnis zum Kreuz leisten. Das ist ein starkes symbolisches Äquivalent zu dieser eigentlichen Beschneidungsoperation. Aber der Gewinn aus dieser Operation ist ein ungeheurer, weil es eben dazu führt, dass der Jude Paulus sein monotheistisches Weltbürgertum von jetzt an leben kann, was er als bloßer Pharisäer noch nicht gekonnt hatte. Ich glaube, dass die Interpretation ist schon deshalb zwingend, weil die Juden im Blick auf Paulus im Grunde nur zwei Möglichkeiten haben. Entweder orthodox zu sein und das einfach als Verirrung abzutun, so wie das gesamte Christentum, oder den Weg, den Interpretationsweg einzuschlagen, den der von Herrn Sloterdijk schon zitierte Jakob Taubes versucht hat, nämlich Paulus heimzuholen für die Juden, also sie zurückzuholen. Es gibt ganz, ganz schwache Texthinweise, die das ein bisschen rechtfertigen, also wo Paulus mehr oder minder die Theorie aufbaut, wenn erst einmal alle aufgenommen werden, praktisch in die Gemeinde der Gläubigen, der richtig Gläubigen, dann werden natürlich auch die Juden mit aufgenommen und gehören mit zu der Weltgemeinde des Glaubens. Aber das ist natürlich nur ein sehr, sehr schwaches Element. Ich glaube, wenn man es von den Juden aus interpretiert, ist die Sache vollkommen klar. Die Juden sind das auserwählte Volk. Sie haben einen Gott, der Geschichtsführer ist. Also ein Gott, der sein Volk durch die Geschichte führt. Und das lässt sich in keinster Weise vermitteln mit dem, was an Machtvorstellungen, an Reichsvorstellungen durch Paulus und durch das Christentum in die Welt kommt. Ich glaube, das wirklich große Problem, und deshalb ist die paulinische Theologie ja auch so unglaublich kompliziert und so schwer nachvollziehbar, das große Problem ist genau dies, dass wir einerseits die Erwartung haben, dass diese Reichsvorstellung irgendwelche Implikationen hat für Politik oder für unser konkretes Leben, für unser konkretes geschichtliches Leben, dass aber auf der anderen Seite gerade das ausgeschlossen werden soll, dass wir an einen Messias glauben oder an einen Gott glauben, der uns an der Hand nimmt und durch die Geschichte führt und letztlich auch zum Sieg führt. Das heißt, wir haben es immer mit dem Problem zu tun, dass einerseits die Erlösung aussteht, andererseits sie sich aber auch schon ereignet hat. Und diese Verschränkung, ich glaube, das ist auch ein Begriff, den zumindest katholische Theologen auch immer mal wieder benutzt haben, die Verschränkung der Erlöstheit und der Unerlöstheit in unserer aktuellen Existenz, das macht eigentlich die Interpretation einer christlichen Existenz so schwierig und das macht sie so schwer vermittelbar. Aber Paulus hat, glaube ich, darauf bestanden, auf dieser Verschränktheit. Und das führt ja dann auch dazu, dass er im Blick auf konkretes Verhalten eine Lässlichkeit an den Tag legt, die einem ja auch immer wieder verblüfft, diese berühmten Als-ob-Bilder. Ja gut, also am besten wäre es natürlich nicht zu heiraten, ja, und sich vielleicht auch des Geschlechtsverkehrs ganz zu enthalten. Aber wenn du das nicht kannst, na gut, also besser als brennen ist, dann wenigstens heiraten. Und wenn du schon nicht vollkommen sein kannst, dann wenigstens dies und dies und das. Also es gibt diese unendlich vielen Als-ob-Formulierungen und diese Kompromissformeln, die natürlich vor dem Hintergrund immer zu verstehen sind, dass derartige Fragen zur konkreten historisch-politischen Gestaltung des Lebens für Paulus irrelevant sind, weil er tatsächlich noch einen anderen Zeithorizont hat. Ja? Paulus ist noch nicht der Großinquisitor, der einfach sagt, ach, wie haben wir so herrlich weit gebracht und unsere Kulturobjektivationen sind so viel wert, das soll der Messias erst gar nicht mehr kommen, sondern für ihn ist das irrelevant, ja, das irdisch-politische und das historische, weil er ganz konkrete Zeithorizonte des Reichs Gottes hat. Und insofern finde ich, ist es doch sehr, sehr schwer. Und das ist der einzige Punkt, Herr Jochum, wo mir Ihre sonst so grandiose Paulus-Interpretation einfach nicht einleuchtet. Mir fällt es schwer, daraus so einen auch noch netten Paulus zu machen, so einen Kommunikationstheoretiker Paulus oder so einen Gemeindetheoretiker Paulus. Diese Gemeindenansprachen, ja, also es gibt immer das Wort vom Kreuz und die Ansprache an die Gemeinde in Korinth, in Rom oder sonst irgendwas. Und das sind alles für meine Begriffe auch Durchhalteparolen. Ja, das ist das Problem, dass diese Gemeinden bekommen mit der verstreichenden Zeit, also mit der Parousieverzögerung. Und dieses Problem versucht Paulus mit einer unglaublichen rhetorischen Geschicklichkeit aufzufangen. Aber letztlich ist dieser ganze Bereich, wie leben wir heute, wie sieht es politisch aus, was sind die historischen Dimensionen für ihn, irrelevant. Also da ist er wirklich heilsgeschichtlich und da kann es eigentlich nur diese, wie soll man sagen, Weltperspektive geben. Im Grunde steht das Heil allen offen und damit zuletzt natürlich auch den Juden. Ja, also da habe ich Probleme mit so einer, wie soll man sagen, Verfreundlichung von Paulus. Da halte ich ihn doch für sehr viel radikaler und wenn Sie so wollen, auch unerträglicher für ein modernes Verständnis. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Diese Verfreundlichung, die Sie ansprechen, findet im Kontext des ersten Korintherbriefs durchaus in einer Problemsituation statt, wo er ja von der Gemeinde konkrete Fragen vorgelegt bekommt, die das Leben in der Gemeinde betreffen. Das heißt, das Wort haben Sie benutzt, Parousieverzögerung spielt freilich eine Rolle. Sie spielt aber, wenn ich die Texte richtig sehe, in den verschiedenen Lebensphasen von Paulus eben eine unterschiedliche Rolle. Sie ist am Anfang präsenter als am Ende. Mir ist jetzt keine Stelle aus dem späten zum Beispiel Römerbrief präsent, bei der das noch eine Rolle spielt. Das heißt, wenn Sie ihm unterstellen, dass all das für ihn keine Rolle spielt, weil er mit einer nur noch kurzen Frist der Welt rechnet, dann glaube ich, wird ihm das nicht gerecht und wird ihm deshalb nicht gerecht, weil gerade die Empfehlungen, die er gibt, von denen er auch klar sagt, dass das gar keine Weisungen vom Herrn sind, sondern das sind ganz klar Empfehlungen, die er als Individuum gibt, als Apostel gibt. Diese Empfehlungen entfalten ihre Brisanz genau dann, wenn man sie ernst nimmt. Und wenn man sie ernst nimmt, liest man in ihnen das, was ich vorhin sagte, nämlich die Umstellung der Bezüge in der Gemeinde auf tatsächlich eine vollständige Gegenseitigkeit, die die Sexualität betrifft. Das ist von ihm kein Witz. Natürlich sagen Sie sagen so recht, das sind diese Formulierungen, naja gut, also besser ist es zu heiraten als zu brennen, aber das heißt auch besser ist es Geschlechtsverkehr zu haben als zu brennen. Und er sagt auch klipp und klar, Frau und Mann sollen sich einander nicht entziehen, es sei denn, und das wird man doch im christlichen Kontext ihm jetzt nicht böse anrechnen wollen, für die Zeit des Gebets, Gebet und Geschlechtsverkehr wird sich nun einmal ausschließen, aber danach ist es für ihn auch nicht überall, bei Paulus wohl schon, bei Markion und anderen mag das später anders gewesen sein, bei Paulus ist es definitiv so. Das würde ich ihm eben nicht einfach anrechnen als Verlegenheitsäußerungen von jemandem, der sowieso damit rechnet, dass übermorgen alles zu Ende ist. Ich würde ihn gerne ernst nehmen. Ich würde etwas Zweites aber auch noch ernst nehmen und das ist etwas, was Herr Sloterdijk als Thema aufgebracht hat, nämlich ob Paulus einfach aufgrund eines tollen Riechers den Erfolg des Christentums vorausgeahnt hat und deshalb, Sie haben das vorhin so schön genannt, aus der Provinz des Judentums ausgebrochen ist, wohlriechend, dass es mit dem Christentum imperial viel besser weitergeht. Nein, also das glaube ich wirklich nicht, weil auch dort von den Texten her es doch ganz klar ist, dass Paulus zu der Zeit, als er in das Römische Reich zieht und seine Briefe schreibt, es oft und oft als Verfolgter tut. Er wird, und das ist in den Texten ganz klar, und das ist keine Erfindung von ihm, keine Fiktion. In der Regel sind es die jüdischen Autoritäten, mit denen er Schwierigkeiten bekommt. Und die Schwierigkeiten sind keine verbalen und keine literalen, das sind ganz massive Schwierigkeiten, um sie kurz zu nennen. Es ist mehrfach dazu gekommen zu Auspeitschungen. Die berühmte Synagogenstrafe, 40 Schläge minus 1, also 39 Peitschenhiebe. Das ist Paulus nicht einmal passiert, das ist ihm mehrfach passiert. Und nicht zu vergessen, die Steinigung. Paulus ist wahrscheinlich einer der wenigen, der für das, was er getan hat, gesteinigt wurde und es überlebt hat, im Unterschied zum ersten Märtyrer des Christentums, zu Stephanus. Deshalb glaube ich wirklich nicht, obwohl ich ihre psychologische Spürkraft bewundere, aber ich glaube, dort geht sie fehl. Ich glaube wirklich, dass er nicht für das Christentum geworben hat, weil er diesen Riecher hatte, sondern er hat geworben, obwohl er wusste, dass er sich in die Rolle eines Verfolgten begeben wird, und er hat es dennoch getan, und ich glaube, das ist seine grandiose Leistung. Wenn es wirklich um die Dynamik des Ressentiments geht, also eine Macht, die so noch nie, wenn man so will, aufgekitzelt worden ist, die noch nie so hervorgekitzelt worden ist, durch die ungeheure Macht der Ohnmächtigen. Wenn das die Dimension ist, dann finde ich, macht das einen sehr, sehr guten Sinn, dass er setzt auf eine neue Macht. Er setzt nicht darauf, wie die sich verwirklicht dann politisch, sondern er setzt auf die Unwiderstehlichkeit dieser Ressentimentbewegung. Das ist eine ganz ähnliche Interpretation, wie sie später dann Freud vorgelegt hat. Freud hat es ein bisschen anders angelegt, die Interpretation, aber es ist ein ähnlicher Aspekt, in dem Freud nämlich sagt, was Paulus geahnt hat, Paulus offenbar im ähnlichen psychologischen Spürsinn wie Sloterdijk, was Paulus geahnt hat, ist, dass es in der Welt ein ungeheures Schuldbewusstsein gibt und dass dieses Schuldbewusstsein nur darauf wartet, angesprochen zu werden, und dass darin die unendliche Überlegenheit des Christentums gegenüber dem Judentum liegt. Also bei dem Juden Freud ist das wunderbar zu sehen, dass er sagt, also der Glaube meiner Väter ist intellektuell betrachtet dem Christentum unendlich überlegen. Also das Christentum ist ein intellektueller Rückschritt gegenüber dem Judentum. Aber das Christentum hat das Gespür, das psychologische Gespür für dieses ungeheure Schuldbewusstsein. Und das ist eigentlich, wenn man so will, diese unaufhaltbare Dynamik, die den Siegeszug des Christentums begründet, ganz unabhängig davon, wie sich die weltlichen Mächte dann von Fall zu Fall stellen. Nicht, dass das natürlich nicht einfach unwiderstehlich durchläuft, eine Siegesgeschichte ist, ist klar. Aber gegen diese Macht, gegen die Macht des Ressentiments, wie Nietzsche das genannt hat, oder gegen die Macht dieses ungeheuren Schuldbewusstseins, das endlich eine Ausdrucksform finden will, war kein Kraut gewachsen. Und das ist eine der, wie ich finde, plausibelsten Erklärungen nach wie vor für den Untergang des Römischen Reiches. Das wird nicht einfach politisch demontiert oder politisch subvertiert, sondern es wird von einer großen psychologischen Kollektivmacht unterlaufen. Und das Christentum hatte den, wie Sie sagen würden, den Riecher dafür, ja? Ohne es artikulieren zu können im Einzelnen, sondern das war dann chiffriert, mehr oder minder. Das Ganze war chiffriert in diesem Wort vom Kreuz. Und es ist ja gar nicht so wichtig, ob Paulus alle diese Dimensionen durchschaut hat. Es genügt ja im Grunde, dass wir in diesem Symbol immer deutlicher erkannt haben und bis zum heutigen Tag erkennen, dass sich all das darin chiffriert, dieses extreme Schuldbewusstsein, die Macht der Ohnmacht, die jetzt endlich zum Ausdruck kommt. Also das ist etwas radikal Neues, was Paulus dann natürlich auch herauskatapultiert aus der jüdischen Tradition. Also ich glaube, der Bruch mit dem Judentum war für Paulus nicht einfach nur auch eine psychologische Befreiung, was es sicher auch war, sondern es war vor allen Dingen auch das Gefühl, wie soll man sagen, dass die ungeheure Energie, die er mehr oder minder erzwungen hat als Zelot, er war ja ein unglaublich energischer Mensch, nämlich in der Verfolgung der jüdischen Sekten, dass diese Energie, die er nur aus sich selbst und aus seinem Fanatismus hat ziehen können, dass das jetzt plötzlich eine weltgeschichtliche Energie ist. Und darauf hat er, glaube ich, in der Tat gesetzt, dass das eine unwiderstehliche weltgeschichtliche Energie ist, ganz unabhängig davon, wie sich das dann politisch oder historisch auswirken wird. Und das konnte ihm egal sein. Ich glaube, das stimmt eben dann doch, weil es für ihn nicht diese unendlichen Zeithorizonte gab, wie dann später für die katholische Kirche. Ich wüsste jetzt nur gerne, worin das Schuldbewusstsein bei ihm bestehen sollte. Das, was Sie entwickelt haben, passt doch eher in den damals zeitgenössischen jüdischen Kontext, wo es in der Tat schwierig war, alle 600 Geh- und Verbote einzuhalten und tatsächlich Tora-frömmig zu leben. Ein Versuch, den zeitgenössisch die Pharisäer gemacht haben. Und Paulus, der ja wahrscheinlich Pharisäer war, für ihn ist doch, glaube ich, das zentrale Erlebnis überhaupt nicht die Schuld. Und ich kann auch bei ihm jetzt in dieser Hinsicht gar keine moralischen Qualifikationen erkennen. Was ich bei ihm erkenne, im Galaterbrief, ist ein Satz, den ich auch ernst nehme: zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das ist im Hinblick gerade auf seine Herkunft aus dem Judentum gesprochen, im Hinblick darauf, dass es natürlich eine wahnsinnige Lebensbeengung ist, mit 600 14,30, ich weiß es nicht, vielleicht weiß es jemand von Ihnen, wie viele Geh- und Verbote es genau sind, zurechtzukommen, Milchiges und Fleischiges zu trennen und am Schabbat kein Licht anzuzünden und was noch alles dazu kommt. Dieses Befreiungselement des Christentums, das denkt Paulus zumindest zum Teil gerade im Hinblick auf ein Judentum, dass, wenn der Begriff Schuldbewusstsein einen Sinn macht, doch ein Begriff ist, der gerade jetzt in der Sphäre des Judentums Sinn macht und dann nicht mehr in der Sphäre des Christentums, wie es Paulus, wohlgemerkt, nicht spätere Kirchenväter, völlig anderes Thema, wie es Paulus gegen das Judentum entwickelt. Umgekehrt wird ein Schuh draus, ist doch einfach so, dass die Juden praktisch unentwickelbar sind in diesem der Auseinandersetzung mit dem Schuldbewusstsein, weil sie an die Gesetze fixiert sind. Ja, also sie scheitern immer wieder, beziehungsweise sie warten und scheitern, sie warten und scheitern. In dieser Fixierung sind sie, während Paulus eben diese fantastische Idee hat, das kann man alles aufheben. Ja. Also dieses antinomistische Grundelement zu sagen, es gibt eine Macht, die das Gesetz aufhebt. Das ist der Erlösungsbegriff schlechthin. Und dieses Angebot, es gibt eine Macht, die die Schuld auflöst, ist doch aber ein unglaublich massiver Hinweis darauf, dass es genau darum geht. Was die Menschen ersehnen, also was die große religiöse Sehnsucht ist, ist doch, nehmt von uns diese Schuld, befreit uns von diesem Schuldbewusstsein. Das ist etwas, was aufgrund der Gesetzesorientierung innerhalb des Judentums undenkbar ist, sondern da kann man nur harren und warten, dass der Messias kommt, der alles verwandelt und ins Gute wendet, während Paulus eben auf die geniale Idee gekommen ist, wie soll man sagen, die Last ist schon von euch genommen. Die Last ist schon von euch genommen, die Schuld ist schon aufgehoben und das könnt ihr begreifen, wenn ihr die große Paradoxie des Kreuzes begreift. Das ist allerdings die Aufgabe, versteht dieses Symbol, dann werdet ihr in diesem Zeichen siegen, dann habt ihr das Grundproblem eurer Existenz gelöst, nämlich ein unerträgliches Schuldbewusstsein. Also insofern finde ich, ist diese freudsche Interpretation dieses Fortschritts des Christentums gegenüber dem Judentum nicht intellektuell, da in keinster Weise, sondern auf dieser Ebene, ja, der Auseinandersetzung mit diesem ungeheuren Schuldbewusstsein, sehr gut nachvollziehbar. Muss ich ja auch versuchen klarzumachen, was in dieser Wetterecke des Römischen Reiches, in dem sich das jüdische Volk aufhielt, bedrängt seit Jahrhunderten von seinen Nachbarn, sich an sonstigen Tendenzen gleichzeitig artikuliert hat. Also wir müssen Paulus ja auch nicht nur als Zeitgenoss des Römischen Reiches denken, als einen etwas verspäteten Nachkömmling der damals schon gegründeten jesuanischen Sekte, sondern er ist ja auch Teilnehmer an dieser Großwetterlage des Orients, der sich damals immer mehr in eine Art Hexenkessel für antiimperiale Stimmungen zu verwandeln begonnen hat. Es gibt von römischen Kaisern des 3. Jahrhunderts Edikte, wonach die gesamte Weissagungsliteratur, die sibyllinische Literatur dieser Weltgegend eingesammelt, vernichtet und verbrannt werden sollte. Warum? Weil es in diesen Orakeln immer wieder, in diesen orientalischen Apokalypsen immer wieder Hinweise darauf gegeben hat, dass diese orientalischen Propheten bereits den Untergang des Römischen Reiches sehen. Das heißt also, die Römer sahen dort ernsthaft einen spirituellen Gegner. Sie haben auch nicht ihre spezifische Form der Judenfeindschaft aus herrischer Laune heraus entwickelt, sondern weil sie gespürt haben, dass in dieser ganzen Gegend ein Widerstand sich artikuliert gegen jede Art von Integration in den imperialen Horizont, den das Römische Reich anzubieten hatte. Nicht? Der von Cicero geprägte Ausdruck Hostis generis humani, Feind des Menschengeschlechts, wurde schon kurz nach der Zeit des Kaisers Augustus auf die Juden angewendet von römischen Juristen und anderen Personen, die gespürt haben, dass aus dieser Ecke der Welt irgendwo so ein anderer Wind weht. Ja? Also nämlich der Wind einer politischen Apokalypse, der Wind des bösen Willens, der Wind des Nicht-Mitmachen-Wollens, eines religiösen Separatismus im monotheistischen Gewand, all diese Dinge, die für Römer im höchsten Maße suspekt gewesen sind. Ich will jetzt Paulus nicht zu direkt in diese Masse da hineinprojizieren, aber das ist ein Horizont, den man bei ihm im weitesten Sinne auch mitdenken muss. Ich meine, ich nehme Ihren Hinweis gerne auf, dass wir uns davor hüten müssen, aus den Wirkungen allzu direkt auch auf die Ursachen oder geschweige denn auf die Intentionen zu schließen. Aber umgekehrt, wir Norbert Bolz in meinen Augen ganz richtig sagt, ohne einen Zugang zu diesen ungeheuer explosiven psychopolitischen Energien, die in den religiösen Fragen gebunden sind, hätte sich dieses Paulus-Ereignis nicht in der Form vollziehen können, wie es uns überliefert worden ist. Aber das Publikum, an das sich Paulus wendet, ist ja mitnichten ein rein jüdisches Publikum. Es ist ja ein gemischtes Publikum. Es sind ja Heiden und Juden, die berühmten in den Texten unserer Bibel heißt das dann die Gottesfürchtigen. Das würden Sie jetzt wahrscheinlich direkt in Sympathisanten übersetzen können. Also die Gruppen derer mit großem Frauenanteil dann auch, die eben aus den hellenistischen Gesellschaftsgruppen Sympathien für die jüdische Synagoge hatten und ein jüdisches Leben gelebt haben, ohne die Peinlichkeit der Beschneidung dann, aber doch weitgehend eben dem Judentum in der Lebenspraxis gefolgt sind. Wenn wir aber jetzt, wie Sie ja sagen, von einem großen Potenzial des Schuldbewusstseins in dieser Gegend ausgehen, muss ich sagen, wo käme dann jetzt Ihrer Meinung nach dieses Schuldbewusstsein bei imperial gesinnten hellenistischen und römischen Kreisen her? Das waren doch Leute, die auf der Siegerseite standen. Wo sollten die eigentlich irgendwie ein Schuldgewissen hatten? Die hatten gewonnen historisch. Wo war in der hellenistisch-römischen Umwelt dann dieses Schuldbewusstseinspotenzial? Es müsste dann auch dort gewesen sein. Da sehe ich es nicht. Absolut richtig. Das ist eine Bringschuld. Ich will nur, bevor ich einen Vorschlag mache zur Interpretation, einfach ein Symptom benennen. Ja. Ein Symptom, das eigentlich doch gerade Theologen oder Interpreten bestechen müsste. Ich kenne keinen einzigen bedeutenden Paulus-Interpreten, bei dem nicht der Schuldbegriff im Zentrum gestanden hätte. Also wenn Sie, ich meine ich jetzt als Nicht-Theologe, was mir bedeutend zu sein scheint, der vielfach genannte Nietzsche, Kierkegaard, Freud, Karl Barth, überall dort geht es ganz, ganz zentral um Schuld, um den Umgang mit Schuld. Und das, was als Interpretation angeboten wird und was dann, wie soll man sagen, rückprojizierbar ist bis in die Spätantike, ist ja eigentlich immer das Gleiche. Nämlich, dass man sagt, dieses Schuldgefühl entsteht durch Triebunterdrückung, genauso wie das Ressentiment ja ein Reaktivphänomen ist. Sie können bestimmte beispielsweise Empfindungen nicht ausleben, sie können einen gewissen Hass nicht ausleben. Jemand, der sich rächt, hat niemals ein Ressentiment. Aber derjenige, der sich nicht rächen kann, aber ständig vom Geist der Rache getrieben ist, der entwickelt ein sehr starkes Ressentiment. Und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, der es ja so, dann so wunderbar möglich macht, an die Schwachen, an die Erniedrigten, Beleidigten, die Kranken, die Armen anzuknüpfen. Denn bei denen können Sie das alle prinzipiell voraussetzen. Ich will noch hinzufügen, die Mittelschichten. Denn das Christentum ist ja eine urbane Religion gewesen am Anfang und da wendet man sich an ein Mittelschichtpublikum oder an die Frauen von Zenturionen oder von Soldaten, die irgendwo anders stationiert sind, die mitbekommen, wie es ist, in einer Hierarchie zu leben. Ja, also all die Menschen, die bereits in einer durchhierarchisierten Gesellschaft leben, empfinden das, was Sigmund Freud mit einer großen Prägung, das Unbehagen in der Kultur genannt hat. Davon ist die Schuldthematik im engeren Sinn eine Teilmenge. Es gibt diffuse Schuld, die als solche nicht empfunden wird. Es gibt diffuses Unbehagen, es gibt diffuses Ressentiment. Und es gibt ganz allgemein ein Gefühl dafür, dass das Leben nicht so ist, wie es sein könnte. Ich glaube, das Christentum verdankt ja auch seinen unwiderstehlichen Appeal dem Umstand, dass es in den Menschen das Gefühl für ein Gefälle zwischen dem, wie wir sind und wie wir sein könnten, aktiviert. Ja, so aktiviert in uns das Gefühl, dass wir nicht im Optimum sind. Das ist nebenbei gesagt ein Gefühl, dass die Siegerreligion oder die Siegerphilosophie des Stoizismus gleichzeitig in der ganzen Ökumene mit großem Erfolg hat mobilisieren und formen können. Ja, der Stoizismus hat die Menschen angesprochen, auch unter dem Gefühl, dass sie gegenüber dem Kosmos im Defizit sind. Denn das ist so eine wunderbare Ordnungsganzheit und wie hängst du hier herum? Ja, also wenn du kosmosgemäß erleben könntest, wenn du begreifen würdest, dass du eine lokale Funktion des Kosmos bist, dann würdest du auch aus dem ontologischen Minus herauskommen und würdest eine moralisch vollwertige Persönlichkeit und ein Mitglied des Kosmos werden, auf das der Kosmos selber stolz sein könnte. Also solche Defizitempfindungen werden in der beginnenden Hochkultur, zu der das Christentum ja rechnet, chronisch verstärkt. In den Proletariaten zweifellos weniger, aber in den Mittelschichten und in allen gebildeten Kreisen wächst das Unbehagen in der Kultur, auch als Unbehagen in der eigenen Haut und als Ungenügen, an der eigenen Lebensleistung oder an der eigenen Lebenserfüllung. Also ich glaube, diese Bedenken gegen das Schuldproblem in der Angelegenheit ließen sich in diesem größeren Horizont relativieren. Aber ich würde noch gerne nochmal zu meinem Anfangsargument zurückgehen. Ich sage, dass Paulus sozusagen der Kommunikationsexperte des Christentums gewesen ist, der Kommunikationsexperte ersten Typs. Er hat ja, das war sein großes Manko, er hat Pfingsten verpasst, wenn ich richtig sehe. Das sollte man als Apostel eigentlich nicht tun. Nicht? Aber er hat es verpasst. Also er musste im Grunde Pfingsten synthetisieren, sonst kann er nämlich sich als Apostel nicht präsentieren. Ja, das ist der Sinn der Szene auf der Straße nach Damaskus. Da bekommt er nämlich sozusagen ein Individualpfingsten. Die anderen wurden sozusagen kollektiv mit dem Heiligen Geist beglückt. Ja. Er bekam sozusagen eine Sondervorstellung. Das darf man nicht außer Betracht lassen. Das erzeugt apostolische Ebenbürtigkeit für ihn. Und daher auch dieses ungeheure Surplus, das er empfindet, auch gegenüber den übrigen Aposteln, selbst gegenüber Petrus. Ja, er sagt, mach doch du deine alten Juden, ich werde der Völkerapostel sein, ich gehe hinaus. Also mit Antworten, er übernimmt die schwere telekommunikative Arbeit, einschließlich Geißelung, Verfolgung, Kerkerhaft und den Zwischenfällen, von denen die Apostelgeschichte berichtet. Aber er weiß, dass er dennoch die dankbarste Aufgabe hat von allen. Ja, auch wenn Petrus unterwegs viel weniger geprügelt worden ist als er. Er weiß, dass er ihm gegenüber aufgeholt hat durch diese Sonderoffenbarung und sozusagen durch sein viel weiter ausgreifendes apostolisches Kalkül. Ja, das heißt also, er ist ja der Mann, der die Päpste des 20. Jahrhunderts präfiguriert, die sozusagen auf keinem Flughafen der Welt noch nicht gewesen sind, nicht? Sondern er hat das Mittelmeer bereist. Also seine Reiseroute hat schon nicht nur touristische Implikationen, sondern lässt ein geopolitisches Design durchscheinen. Er kommt bis nach Spanien und macht auch manche Dinge mehrmals. Er entfaltet eine epistolografische Aktivität von einer wahrhaft weltgeschichtlichen Tiefe des Folgenreichtums. Entwickelt er ein Genre, das es nie zuvor gegeben hat. Also solche Briefe hat es nie zuvor gegeben. Und im Grunde erfindet er damit Theologie. Also ich glaube, gerade dieser Hinweis darauf, dass die Glossolalie bei ihm gewissermaßen fehlt, also dass es da ein Defizit gibt, ja, heißt ja de facto, es muss eine andere Darstellungsform geben. Und diese andere Darstellungsform hat die Theologie produziert. Denn aus der Glossolalie könnte man nie eine Theologie entwickeln. Aber und deshalb ist die auch unfruchtbar. Ja. Nicht? Also das war die Pointe. Aber das setzt alles auch voraus, dass die Römer ein Straßensystem gebaut haben, das von Aposteln mitbenutzt werden können. Nicht die berühmten Füße der Apostel profitieren sozusagen von dem Geschwindigkeitsgewinn des Gehens auf einer gepflasterten Straße gegenüber dem ungebahnten Gelände. Er profitiert von der römischen Post, die das Imperium erschlossen hat. Die Idee des Briefeschreibens als Vehikel geistige Belehrung liegt in der Luft, fast in der gleichen Zeit, nur mit ein paar Jahren Versetzung, beginnt der stoische Philosoph Seneca diese einzigartige Serie von Briefen an seinen Schüler Lucilius, bis heute eigentlich das größte Dokument sozusagen einer römischen stoischen Spiritualität. Also all diese Momente sind nicht nur singulär, sondern die liegen auch im Zeitgeist und in den medialen Verhältnissen der Epoche. Also die Beschreibung kann ich voll und ganz nachvollziehen, einige der Konsequenzen und Voraussetzungen freilich nicht. Sie haben von dem Sonderpfingsten gesprochen, das Paulus zuteil geworden ist, weil er eben als einziger der Apostel Pfingsten verpasst hat. Das überzieht die Texte, glaube ich, nun wirklich, und weil wir keine Gegenquellen haben, müssen wir die Texte doch, glaube ich, in diesem Punkt auch als einzige zur Verfügung stehenden Quellen akzeptieren. Dann war es faktisch andersherum. Paulus hat sich sehr wohl als, so ist seine eigene Formulierung, als der geringste der Apostel gefühlt. Er hatte sein Leben lang ein Problem damit, dass er Pfingsten verpasst hatte. Das werden Sie mir natürlich gleich psychologisches wieder entwinden, das weiß ich sehr wohl. Aber bis zu diesem Punkt muss man es zumindest festhalten, dass das tatsächlich sein Selbstverständnis war, dass er der geringste der Apostel war. Er spricht von sich selber mit dem sehr drastischen Begriff der Nachgeburt. Er ist eine Nachgeburt, also gar nicht mehr sozusagen zurecht zur Welt gekommen. Ist doch, dass nach seiner eigenen Logik gerade der Geringste der Größte ist. Also ich glaube, wenn etwas aus diesen Briefen evident wird, dann ist das unglaubliche Selbstbewusstsein von von Paulus. Also ich glaube, so ist nie jemand aufgetreten. Wenn Sie in der Bibel lesen, ich muss gestehen, ich habe sie noch nicht ganz durchgelesen, aber ich bin auch nirgendwo, auch nur andeutungsweise, auf irgendwelche Texte gestoßen, die sich mit Paulus überhaupt vergleichen lassen. Also ich finde, die Paulus-Texte fallen so komplett heraus aus allem, was man sonst an theologischen Texten kennt, dass ich tief dann in die spätere Geschichte hineingehen muss, zu Kierkegaard oder zu Karl Barth, um überhaupt auf Texte zu kommen, die eine derartige Gewalt haben wie diese. Insofern würde ich das gerne zum Anlass nehmen, was Sie sagen, dass es noch viele andere reisende Apostel gegeben hat. Das stimmt natürlich ohne Frage. Um nämlich meine These doch nochmal zu wiederholen, dass es sich doch um ein Genie gehandelt hat. Paulus ist ein Genie und es gibt niemanden, der formulieren kann wie er. Es gibt niemanden, der ein derartiges Sendungsbewusstsein hat wie er. Er ist die singuläre Gestalt in dieser Zeit und die Leute haben das gemerkt. Und die großen Interpreten haben das eben auch gemerkt. Ich finde es brillant, wie Sloterdijk diese Nietzsche-Jesus-Parallele konstruiert. Aber wenn man Nietzsches Geschichte anguckt, dann hat er in der frühen Zeit geglaubt, sein großer Feind sei Sokrates. Und der Lernprozess, den Nietzsche durchgemacht hat, besteht ganz einfach darin zu erkennen, nicht Sokrates ist mein größter Feind, sondern Paulus. Ja? Also wie soll man sagen, dieses Aug in Aug mit Paulus, das macht ja gerade die Leute aus, die sich selber für die Genies der Christenheit halten, also so wie dann Kierkegaard oder eben in einer gewissen Weise auch Karl Barth. Und das würde ich einfach gerne nochmal, wie soll man sagen, ganz laienhaft ins Gespräch bringen wollen, dass man doch Paulus nicht rein auch vom Textbefund her mit den anderen Texten vergleichen kann. Er ist irgendwas ganz anderes. Etwas, was so anders ist, dass es heute noch Probleme macht, es zu integrieren. Ja, man kann ständig Lukas Evangelium vorlesen, Weihnachten und so weiter, alles prima. Oder dann Psalmen und so. Alles toll, wunderschön, erbaulich, lehrreich und so weiter, Gleichnisse. Aber Paulus, ist es nicht so, dass wenn man einen Paulustext, Römerbrief, Korinther 1, 2 nimmt, dass man bei den meisten Passagen zunächst mal gar nicht weiß, wovon die Rede ist? Also dass es so komplex ist, so anspruchsvoll, dass man sich doch als Pfarrer fragen müsste, hat es überhaupt einen Sinn, dass ich das in die Predigt reinpacke? Ja, das versteht doch kein Mensch. Also ich wollte nur einfach mal auf das Niveau von Paulus zu sprechen kommen, was es mir schwer macht, an seinem unglaublichen Selbstbewusstsein zu zweifeln. Sondern das ist nur, wenn man so will, simuliert. Das ist ganz geschickt. Ich bin der Kleinste, ich bin der Letzte und so weiter. Ich habe noch nicht mal Jesus gekannt und so weiter. Die anderen sind alle, haben viel mehr Glück gehabt. Nein, umgekehrt, das ist das Tolle. Ich habe Jesus nicht gekannt. Das spielt auch gar keine Rolle. Es spielt überhaupt keine Rolle, dass ich Jesus nicht gekannt habe. Ich weiß, worum es geht. Es geht um das Kreuz und sonst um gar nichts. Und sonst kommt nichts vor. Also nein. Aus dem einfachen Grunde nicht, weil ich glaube, wenn man, also natürlich hat er auch mit dem Namen Paulus der Geringe gespielt und natürlich hat er das eingesetzt. Das würde ich jetzt nicht abstreiten wollen. Aber dass er das Bedürfnis hatte, sich mit der Jerusalemer Kerngruppe ins Benehmen zu setzen. Das Bedürfnis war da und es war wohl auch in der historischen Konstellation, in der er sich bewegt hat, also etwa um das Jahr 50 nach Christus, war es auch notwendig, diese Akzeptanz der Jerusalemer Gruppe einzuholen. Und das ist keine Koketterie. Das wird sowohl in seinen eigenen Texten, im Galaterbrief, geht er auf diese für ihn problematische Situation ja eindeutig ein. Und das ist eine der wenigen Texte von ihm, die man gegenkontrollieren kann, insofern als in der Apostelgeschichte die Parallelerzählung dieser Vorfälle gibt. Und obwohl beide Geschichten natürlich nicht ganz ineinander aufgehen, ist doch so viel klar, Paulus hat nicht mit der Rolle kokettiert, dass er ein armer, kleiner Apostel ist, der nichts zu sagen hat und das Ganze dann psychisch und irgendwie gewendet und daraus seine Energie bezogen, sondern er musste tatsächlich um die Akzeptanz dessen, was er lehrt, bangen. Und das war ihm wichtig. Und das macht nur Sinn, wenn man es dann tatsächlich auch so ernst nimmt. Und ich tue das. Ich würde vielleicht noch einen kleinen Strich oder einen Federzug so in diesem Schnellporträt des Paulus, das wir gemeinsam gezeichnet haben, einfügen wollen. Es gibt ja eine ganze Skala von Menschen, die dem medialen Typus zuzurechnen sind. Mediale Menschen sind also solche, die sich in besonderer Weise dazu eignen, Botschaften zu überbringen. Ja, unser Bild des medialen Menschen ist irreversibel durch die Erscheinung des Paulus geprägt. Also er stiftet ja nicht nur das, was wir das Christentum nennen, er führt nicht nur diesen neuen Redetypus einer christlichen Theologie ein, einer Rede von einem Gott, der einen Sohn hat, und stiftet für sich selber zugleich auch ein neues Handlungsmuster, das weltgeschichtlich folgenreich geworden ist, weil alle Christen, die danach kommen, insbesondere die selber dann Berufschristen werden, die in die Orden eintreten, die selber priesterliche Ämter anstreben und ausüben, gar nicht anders können, als sich auf diese apostolischen Archetypen zu beziehen. Paulus, Petrus. Es gibt einige kleinere, aber die beiden prägen das ganze Bild für die Jahrtausende. Und während der eine sich über Stellvertreter bis hin zum römischen Bischof verewigt hat, wird der andere folgenreich in dem Typus des Theologen. Ja, also, und der Theologe, der selber apostolischer Theologe ist. Das heißt also nicht, wie wir jetzt distanzierte, philologische, unvermeidlicherweise auch ein wenig ironische Theologie betreiben, ja, weil wir die Theologie für ein poetisches Fach halten und nicht unbedingt für ein religiöses. Ich würde sagen, diese unerhörte Bedeutsamkeit des Paulus geht vor allem aus der Tatsache hervor, dass mit ihm ja geradezu ein neuer spiritueller Typus geschaffen worden ist, nämlich eben dieser apostolische Theologe, der mit Vollmacht das Wort auslegt und zugleich weiterschreibt. Können wir nicht aus dem Satz von Herrn Sloterdijk, dass es sich bei der Theologie eigentlich um eine poetische Disziplin handelt, die Rechtfertigung ziehen, dass hier drei Nicht-Theologen über Paulus diskutiert haben und vielleicht das Thema sogar in den richtigen Händen war? Sie hörten Paulus, die Erfindung des Christentums. Ein Gespräch aus unserer Reihe Diskursiver Salon, das wir im Freiburger Theater aufgezeichnet haben. Es diskutierten der Philosoph Norbert Bolz, der Paulus-Biograf Uwe Jochum und der Philosoph Peter Sloterdijk. Redaktion Stefan Krass.